WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Und wir gehen heute weit in der deutschen Geschichte zurück im Hörspiel Wilhelm, Schicksalsjahre eines Kaisers von Philipp Stegers. Es geht, na genau, um Wilhelm II., den letzten deutschen Kaiser, und zwar um seine letzten Jahre im Exil in Holland, in denen er mit einem Miniaturhofstaat auf einem Landsitz gelebt hat. Und in die Rolle von Wilhelm II., diesem Narzissten par excellence, ist Christoph Maria Herbst geschlüpft. Kaiserliches Hauptquartier, Sie sprechen mit Flügeladjutant Sigurd von Ilsemann. Mhm. Guten Morgen, Herr Staatssekretär. Mhm. Der Kaiser ist in einer Besprechung. Mhm. Mit dem Generalstab und dem Kronprinzen. Was? Wann? Um Gottes Willen! Spa, Belgien, 9. November 1918. Die Lage an der Front ist ernst. Unsere Truppe wird immer schwächer. Die meisten wollen nur noch, dass der Krieg endlich vorbei ist und nach Hause. Doch was wird uns dort erwarten? In den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs, während die deutsche Armee noch unbesiegt im Felde stand, hatte man in der Heimat längst den Dolch gezückt. Freimaurer und vaterlandslose Gesellen witterten die Chance zur Revolution. Das Schicksal hatte sich verschworen. Gegen Deutschland und gegen unseren geliebten Kaiser, der weiterhin die Stellung hielt. Im deutschen Hauptquartier in Belgien. Nein! Majestät! Nein! Im ganzen Land laufen die Truppen zu den Revolutionären über. Hindenburg. Die Truppen sind nicht länger sicher. Wenn die Leute nicht bald Vernunft annehmen, dann stell ich mich an die Spitze meiner Division und rücke bis nach Berlin vor. Und unterwegs lasse ich alle aufhängen, die Verrat üben. Und wenn ich selbst dabei fallen sollte. Und wenn es nur ein einziges Bataillon ist, das mit mir in den Kampf zieht. Ja, was, meine Herren? Was ist denn mit Sturmbataillon Rohr? Die sind doch extra zu meinem persönlichen Schutz hier. Ich bin oberster Kriegsherr. Was gibt's denn, Ilsemann? Leider eine schlechte Nachricht. Die Bolschewisten wollen am Nachmittag in Berlin die Republik ausrufen. Was? Ja, jetzt heißt es Kampf gegen den Bolschewismus in Europa. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Engländer mir jetzt Truppenhilfe anbieten, um den Bolschewismus zu unterdrücken. Ja, jetzt heißt es allen in die Fresse hauen, die nicht treu an der Seite der Hohenzollern stehen. So, Sie haben meinen Jungen gehört. Das ist der Frontgeist, den ich hier spüren will, meine Herren. Und nicht dieses ständige Gewinsel. Um vielleicht noch einmal auf den Anruf zurückzukommen. Der Staatssekretär sagte wortwörtlich, wir brauchen einen Waffenstillstand, sonst gibt es einen Bürgerkrieg. Der Kaiser muss sofort abdanken. Wilhelm, Schicksalsjahre eines Kaisers, von Philipp Stegers. Nein! Eure Majestät muss sofort abdanken. Nein! Und der Kronprinz muss auf die Krone verzichten. Nein! Die Monarchie ist sonst verloren. Entweder danken alle Hohenzollern ab oder keiner. Das sehen Vater und Söhne genau gleich. Ganz genau gleich. Und wenn Eure Majestät nur als Kaiser abdankt, aber nicht als König von Preußen? Unfug! Lächerlich. Wie soll denn das funktionieren? Herein! Wenn es nicht wieder der Ilsemann mit der schlechten Nachricht ist. Der Reichskanzler hat soeben folgendes Telegramm in die Welt geschickt. Kaiser und Kronprinz haben als Kaiser und König von Preußen abgedankt. Was? Das Bravo. Dieser elende Verräter! Also gut. Sagt meinen Truppen, dass ich als Kaiser abdanke, aber ich bleibe bei ihnen. Euer Majestät. Als König von Preußen. Auf gar keinen Fall, Majestät. Hindenburg! Die Truppen sind nicht länger sicher. Mit ihnen bin ich fertig! Das Hauptquartier gleicht einem Bienenschwarm. Der Kaiser sitzt zusammengebrochen in seinem Lehnstuhl am Kamin und raucht eine Zigarette nach der anderen. Die Marine hat keinen Kriegsherrn mehr. Ich habe Hindenburg gesagt, er kann machen, was er will. Für diesen Irrsinn bin ich nicht mehr zu haben. Der Generalstab versucht, den Kronprinzen zum Bleiben zu überreden. Es wäre gut, wenn Eure Hoheit in diesen schweren und entscheidenden Stunden an der Seite des Vaters bleiben könnte. Nein, in diesen schweren und entscheidenden Stunden kann ich meine Truppen nicht im Stich lassen. Der Kronprinz braust zu seiner Armee, ohne uns Lebewohl zu sagen. Merkwürdigerweise fährt er nicht Richtung Front. Tja, wer hätte das gedacht? Das deutsche Volk ist eine Schweinebande. Unterdessen lag das alte Deutschland im Sterben. Das einst so stolze deutsche Volk, tausendfach gedemütigt, weil es verblendet war von den Lügen der feindlichen Mächte. Der Verrat am Vaterland ging bis in die allerhöchsten Kreise. Ja, hallo. Guten Tag. Firma Schleckermann und Söhne. Ich soll bei Ihnen ein Rohr verlegen. Oh ja, sehr gerne. Kommen Sie doch rein, Herr Kronprinz. Mädels, schaut mal, wer da ist. Hallo, meine Täubchen. Um 16 Uhr trifft ein weiteres Telegramm ein. Die Ankunft des Kronprinzen bei seiner Truppe wird sich etwas verzögern. In Kürze wird ein Bolschewistenangriff von Aachen erfolgen. Der Kaiser fährt noch heute Nacht mit dem Zug nach Holland. Alle Offiziere, die ihn begleiten, müssen sofort ihren Abschied als Soldat nehmen. Ich habe dem Kaiser einen Eid geschworen. In dieser Stunde werde ich ihn nicht allein lassen. Wer weiß, ob ich ihn nicht schon bald mit meinem Leben schützen muss. Nein, ich bin nicht mit einverstanden, nach Holland zu fahren. Ich lasse meiner Armee doch gerade sagen, dass ich als König von Preußen bei ihr bleibe. Und dann fliehe ich, bevor sie da sind. Das Beste wird sein, ich schieß mich tot. Machen Sie mal ein bisschen Musik an, ja? Vielen Dank. In diesen schweren und entscheidenden Stunden betrachtete der Kaiser seine Situation mit bestechender Klarheit. Den eigenen Tod im Kampf zu suchen, wäre nichts als eine theatralische Geste. Ein Selbstmord dagegen wäre feige und würde zudem von der ganzen Welt als Beweis für Deutschlands Kriegsschuld gewertet werden. Dann fahre ich eben nach Holland. Ich habe keine Lust, mich von irgendwelchen hergelaufenen Bolschewisten aufhängen zu lassen. Zehnter November. Um 5 Uhr morgens verlässt der kaiserliche Hofzug den Bahnhof in Spa. Im Korridor stehen 25 Mann vom Sturmbataillon Ruhr, schwer bewaffnet mit MGs, Handgranaten und Gewehren. 10 Minuten später halten wir wieder an. Es ist zu gefährlich mit dem Zug. Wir fahren mit dem Auto weiter. Jeder nimmt sich ein Gewehr. Der Bahnhofsvorsteher leuchtet dem Kaiser mit einer Laterne durch die Nacht und führt uns zur Chaussee. Über uns der sternklare Nachthimmel. Es ist sehr kalt. Wo ist denn jetzt der Zeiss mit den verdammten Autos? Danke, Deutschland. Vielen Dank, du Sau. Eins verspreche ich dir und deinem morschen Volk. Gottes Rache wird fürchterlich sein. Eure Majestät, beruhigen Sie sich doch bitte. Schweig! Ich bitte untertänigst um Verzeihung. Ich habe mich verfahren. Wir fahren mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der holländischen Grenze. Von einem Bolschewistenangriff ist weit und breit nichts zu sehen. In Gedanken lasse ich den verlorenen Krieg noch einmal Revue passieren. Im Jahre 14 war's famos, wir hissten hoch das Banner, richten hurtig das Gewehr und auf mit Hosianna. Wir trieben die Franzosen bald in Richtung Rhonetal. Auch wenn wir dran zugrunde gehen, schön war's allemal. Auch wenn wir dran zugrunde gehen, schön war's allemal. In der Schlacht bei Tannenberg siegte deutscher Geist, weil es uns in Stahlgewittern eng zusammenschweißt. Soldaten, die zusammenstehen und folgen dem Signal. Auch wenn wir dran zugrunde gehen, schön war's allemal. Auch wenn wir dran zugrunde gehen, schön war's allemal. Ein Feldherr in der Schlacht zu sein, ist die schönste Pflicht. Vorausgesetzt, man kann den Job, mein Vater konnte es nicht. Ein Kaiser, der hysterisch wird, ist im Krieg fatal. Auch wenn der Arsch auf Grundeis geht, schön war's allemal. Auch wenn der Arsch auf Grundeis geht, schön war's allemal. Der Morgen graut. Ab und an taucht das Lichtermeer von Lüttich auf. Nach 90-minütiger Fahrt passieren wir ohne weitere Probleme die holländische Grenze. Keine Sorge, meine Herren. In 14 Tagen bin ich wieder in Berlin. Versprochen. Hier irrte der Kaiser ausnahmsweise einmal. Aus den 14 Tagen sind inzwischen 14 Jahre im holländischen Exil geworden. Verbannt aus der deutschen Heimat lebt der Kaiser auf Haus Dorn, einem kleinen Wasserschloss, umgeben von einem großen grünen Park mit uralten Bäumen. Die Buche muss auch dran glauben, Ilsemann. Jawohl, Meister. Ganze Scheiße, die muss weg. Politisch zur Untätigkeit verdammt, wartet der Kaiser auf den Tag, an dem ihn das deutsche Volk auf den Thron zurückruft. Bis es soweit ist, hält er sich mit Spaziergängen, kulturhistorischen Studien und Holzhacken in Form. Der Kronprinz ist ja leider politisch ein völliger Dilettant. Inzwischen hat er auch schon mit den Nazis angebandelt. Es scheint die Partei der Stunde zu sein. Vielleicht regiert Hitler ja bald mit. Die ganze Saurepublik muss weg. Das Land versinkt im Chaos. Die Monarchie ist abgeschafft. Der Reichskanzler regiert nur noch mit Notverordnungen. Und neuerdings darf man in Deutschland nicht mal mehr sagen, was man denkt. Das Volk ist gespalten. Es fehlt eine starke, ordnende Hand. Richtig. Ich glaube nur nicht, dass Hitler dafür der richtige Mann ist. Richtig. Wobei schon gut ist, dass Hitler die Novemberverbrecher von 1918 vor Gericht bringen will. Und? Ja, will Autobahnen bauen. Trotz seines gelähmten Arms hackt und sägt niemand auf Horst Dorn mit so viel Schwung wie der Kaiser. Allein in diesem Jahr hat er in seinem Park eigenhändig 3.800 Bäume und Stangenhölzer gefällt. Wenn ich auf den Thron zurückkehre, lasse ich mir von keinem mehr reinreden. Die Macht eines Shoguns muss mir zur Verfügung stehen. Sollte ich noch mehr Brot für die Enten holen? Nein, muss reichen. Der Tag der Rache kommt schneller, als du denkst. Das wäre natürlich sehr zu wünschen. Momentan sieht es ja leider nicht danach aus. Warum müssen Sie eigentlich immer alles gleich so mies machen? Ich bitte um Verzeihung. Ja, komm. Deutschland hat doch keine Wahl. Die Demokratie ist am Ende. Außerdem hat Steinecker eine renommierte Schriftstellerin verpflichtet, die wird dem verblendeten Volk die Augen über seinen Kaiser öffnen. Steinecker? Mhm. Ihr Schatullmeister? Ja, der Mann ist ungeheuer fähig. Na komm. Das Auge des Kaisers leuchtet noch wie früher. Er ist in seiner Erscheinung eher etwas schlanker geworden, der Gang elastisch geblieben. Thron und Krone konnten sie ihm nehmen, Majestät und Würde nicht. Wenn Deutschland den weisen Löwen noch einmal rufen sollte, er steht bereit. Heute erhielt der Kaiser Besuch von Professor Frobenius, dem berühmten Afrikaforscher. Nach dem Abendessen hielt der Professor im Rauchsalon einen kulturmorphologischen Vortrag über das alte Äthiopien. Der äthiopische König war bei seinem stolzen Volk überaus beliebt. Man lebte in gesunder Zucht. Die Verwaltung war ausgezeichnet. Eine irdische Macht, die dem König ins Regierungsgeschäft hineinreden konnte, gab es nicht. Sehr vernünftig. Doch wenn die Gestirne durch den Ablauf des Venusjahres zu einer bestimmten, schicksalhaften Konstellation fanden, endete die Regentschaft des Königs, ohne dass er daran hätte etwas ändern können. Schicksal. Genau wie bei mir. Dies geschah durch das Ritual des heiligen Königsmordes, der das gesamte Land vorübergehend ins Chaos stürzte. Genau wie bei mir. Es war alles nicht meine Schuld. Während der Ermordung des Königs ertönten die Klänge dieser Knochenflöte, die ich bei einer Ausgrabung am Fuß des Amba Alagi entdeckt habe. Ich darf kurz mal demonstrieren? Bitte, bitte. Der Kaiser wurde während des Vortrags immer erregter. Vor allem aufgrund Frobenius' Folgerung, nach der die Kulturseele der alten Äthiopier im Laufe der Jahrhunderte mittels einer spirituellen Transformation auf das deutsche Volk übergegangen sei. Herr Professor Frobenius, ich wage es kaum zu fragen, aber sind Ihnen eigentlich die unglaublichen Parallelen zu meiner Situation aufgefallen? Nein, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das ist eine ausgezeichnete Beobachtung, Eure Majestät. Sie sagten ja, dass der rituelle Königsmord durch die Intronisation des neuen Königs zugleich auch den Fortbestand der Monarchie garantierte. Richtig. Man hat mich jetzt vor 14 Jahren ermordet, wenn man so will. Wieso ist der deutsche Thron nicht längst wieder besetzt? Die Gestirne. Erst wenn am Firmament die dritte mythologische Konstellation eingetreten war, konnte die Wiedereinsetzung des Königs vollzogen werden. So. Und diese dritte mythologische Konstellation werden wir schon sehr bald wieder erreicht haben. Halleluja! Ich bin wie erlöst. Endlich weiß ich, was das Schicksal mit mir und dem deutschen Volk vorhat. Der Kaiser genoss den Besuch von Professor Frobenius ganz außerordentlich. Wie auch in den Jahren zuvor, sicherte der Kaiser dem Professor eine großzügige Unterstützung für die nächste Afrika-Expedition zu. Sehr kurzweilig, ich danke Ihnen. Um seinem geliebten Volk einen Bürgerkrieg zu ersparen, brachte der Kaiser das größte nur denkbare Opfer und ging ins Ausland. Zum Dank dafür schmähte man ihn in der Heimat als Feigling und machte ihn zum Sündenbock für einen verlorenen Krieg, den er selbst nie gewollt hatte. Der Adel, das Bürgertum, Hindenburg, die Freimaurer, die alles unterwühlt haben, die Zeitungen mit ihren Lügen und natürlich das Finanzjudentum, das hinter allem steckt. Die Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten, sie alle können sich ab dem 19. Juni auf was gefasst machen. Was ist denn am 19. Juni? Am 19. Juni werde ich wieder auf dem Thron sitzen. Das sind ja sehr erfreuliche Nachrichten. Ja, ein kaisertreues Marinekommando wird mich abholen und dann über die Nordsee nach Potsdam eskortieren. Ich weiß es aus ganz sicherer Quelle. Hat Steinecker was damit zu tun? Oder dieser Geheimbund? Welcher Geheimbund? Die Getreuen von Tempelhof. Wer kämpft für den Kaiser inkognito? Die Getreuen von Tempelhof. Dazu kann ich nichts sagen. Es ist Pflicht beim Kaiser, viel zu verstehen und zu verzeihen. In der alten Heimat hatte er sich mit allen verdorben. Natürlich darf man ihm nicht ins Gesicht sagen, dass er keinerlei Aussicht mehr auf den Thron hat. Ich versuche ihm vorsichtig die traurige Realität nahezubringen. Ilsemann, Sie müssen auch nicht alles wissen. Er hört natürlich lieber andere Nachrichten. Der Kreis deiner Unterstützer in Deutschland wird immer größer. Ist das wirklich wahr? Ja! 1,5 Jahre nach dem Heimgang unserer geliebten Kaiserin Auguste Victoria heiratete der Kaiser auf Horst Dorn erneut. Kaiserin Hermine ist zwar 28 Jahre jünger als der hohe Herr, doch ihr ganzer Charakter atmet mütterliche Güte und Freundlichkeit. Mit reichsten Geistesgaben ausgestattet, ist sie dem Kaiser eine vortreffliche Beraterin. Ich habe in Wiesbaden einen Mann aus der Industrie getroffen, der sagte, der Kaiser braucht nur zu pfeifen, dann stehen Hunderttausende hinter ihm. Von wegen, die Deutschen wollen von ihrem alten Kaiser nichts mehr wissen. Ich hatte Dutzende solcher Gespräche. In Bayreuth, in Danzig, die Stimmung kippt zu deinen Gunsten. Ausgezeichnet. Sag, gibt es Neuigkeiten von den Getreuen von Tempelhof? Steinecker sagte, die Getreuen hätten Kontakt zu monarchistischen Kadern der Schutzpolizei geknüpft. Sie benötigen 150 signierte Autogrammkarten von dir und 9000 Mark. Gut, werde ich veranlassen. Hat Steinecker den 19. Juni erwähnt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich habe mit dem Führer gesprochen. Dem Anstreicher? Auf seinem Sommerfest. Ganz kurz. Ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Hitler ist der Gefreite eines bayerischen Landwehrregiments. Der Name Führer ist eine ungeheure Anmaßung. Abgesehen davon, Deutschland hat bereits einen Führer. Hitler ist der Schrittmacher zum Thron. Hitler ist der Schrittmacher. Steinecker ist der Schrittmacher zum Thron. Steinecker ist auch der Schrittmacher zum Thron. Zum Donnerwetter. In der Heimat hat man dem Kaiser und seiner neuen Frau die schnelle Wiederheirat sehr übel genommen. Unter den verbliebenen Monarchisten herrscht nun große Uneinigkeit, welcher der 5 Kaisersöhne stattdessen auf dem Thron sitzen sollte. Ich bin Kronprinz Wilhelm, glücklich verheiratet, Vater von 6 Kindern. Über die Unehelichen wollen wir lieber mal nicht reden. Ich habe ein schwieriges Verhältnis zu meinem Vater. Er hat Schulden, geht keiner geregelten Arbeit nach und fährt den ganzen Tag mit dem Motorrad rum, statt meine Memoiren zu lesen. Der Meinung des Kronprinzen misst der Kaiser großes Gewicht bei. Auch wenn es manchmal Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Vater und seinem ältesten Sohn gibt, da bleibt immer eine tief gegründete Liebe, die mit ihren magnetischen Strömen das Feld neu auflädt und die beiden entgegengesetzten Pole zusammenführt. Mein Vater wittert überall Verrat und unterstellt mir permanent, dass ich ihn vom Thron verdrängen will. Der feine Herr Sohn tanzt wieder die großen Bälle in Berlin und ich befinde mich immer noch in Kriegsgefangenschaft. Der Kronprinz hat ein gutes Herz, aber die Frau ist leider ein ganz schlechter Einfluss. Richtig. Alle meine Geschwister verachten die neue Frau. Oh. Das ist eine Thronschleicherin. Oh nein. Trotz recht, der Bengel. Ein ewiger Frondeur. Ich hätte schon 1908 die Macht ergreifen können, wenn ich gewollt hätte. Dann wäre die Weltgeschichte vielleicht anders verlaufen. Im Grunde seines Herzens ist er ein Feigling. Er verschließt sich vollkommen der Realität. Es braucht einen Diktator, damit die Monarchie in Deutschland wieder auferstehen kann. Anlässlich des 44. Thronjubiläums wurde heute früh ein üppiger Rhododendronstrauch angeliefert, für den der Kaiser gleich ein neues Beet anlegen ließ. Der Strauch riecht sehr intensiv und ist ein Geschenk der Getreuen von Tempelhof. Wir wollen den Kaiser sehen, wir wollen den Kaiser sehen, wir wollen den Kaiser sehen. Hallo! Einmal zuhören, bitte. Wir gehen jetzt gemeinsam hier vorne durch das Eingangsgebäude in den Park von Haus Dorn. An der Orangerie wird uns dann Kaiserin Hermine höchstpersönlich begrüßen. Hermine versammelte am Nachmittag wieder 100 Kaisertreue um sich, die mit Autobussen aus dem Rheinland angereist waren. Die ärmlich aussehenden Besucher waren mit dem Versprechen gelockt worden, dass sie den Kaiser sehen würden. Als der hohe Herr beim Entenfüttern die Reisegruppe erblickte, flüchtete er umgehend ins Haus. Die Blumen sind nicht zum Pflücken gemeint. Dankeschön. Als mir der Kaiser einen Antrag machte, erschrak ich ungemein. Ich dachte, mir sei's nicht bestimmt, des Kaisers neue Frau zu sein. Mir war klar, dass man mich anschauen würde, kritisch und genau. Doch ich spürte in mir auch die Pflicht, als kaisertreue deutsche Frau. Obwohl Hermine in Deutschland mitten im Leben stand, zog sie für den Kaiser in die holländische Provinz. Denn sie wollte dem einsamsten Mann der Welt eine starke frauliche Stütze sein. Die tief empfundene Liebe des Kaisers entschädigt die Kaiserin mehr als reichlich für alle Beleidigungen, die man ihr entgegenbringt. Ich ging immer meinen Weg und tue es noch heute. Ich folgte meinem Herzen und habe es nie bereut. Kaiserin für dieses tolle Lied. Sehr gerne. Wir wollen den Kaiser sehen, wir wollen den Kaiser sehen, wir wollen den Kaiser sehen. Gleich wird der Kaiser uns eine Audienz gewähren, aber zunächst einmal begleiten wir unsere Kaiserin noch auf ihre wunderbare Hofbasar. Liebe Besucherinnen und Besucher, schauen Sie sich ruhig mal in Ruhe um hier auf unserem kleinen, aber sehr feinen Hofbasar. Wir haben für Sie handgearbeitete Keramik aus der kaiserlichen Manufaktur in Pommern, wunderschöne Porträtfotos von der Kaiserfamilie und, Achtung, exklusive Holzscheiben, die der Kaiser eigenhändig abgesägt und signiert hat. Oh nein! Seine Majestät macht sich die augenblickliche Konjunktur zunutze und lässt in seiner Keramikmanufaktur neben Kaiserbüsten jetzt auch Hitlerbüsten herstellen. Die meisten Besucher auf dem Basar kauften allerdings nur die billigen Sachen. Wir wollen den Kaiser sehen! Wir wollen den Kaiser sehen! Wir wollen den Kaiser sehen! Bevor der Kaiser uns jetzt gleich eine Audienz gewährt, besteht noch die Möglichkeit, das Sterbezimmer von Kaiserin Auguste Victoria zu besichtigen. Der Eintritt ist nur 5 Mark. Und es lohnt sich. Ich hab doch kein Geld, Scheiße, zu Hause. Majestät, das Sondereinsatzkommando steht für Sie bereit zur Rückeroberung des deutschen Throns. Hindenburg, Sie alter Teufelskerl. Was machen Sie denn hier? Sie sind doch jetzt Reichspräsident. Ich bin mitgekommen, weil ich um Vergebung bitten möchte. Ich hätte auf Sie hören müssen. Mhm. Der verlorene Krieg ist allein meine Schuld. Oh, darüber wird noch zu reden sein, mein Lieber. Wo wartet denn das Schiff auf uns? Es gibt kein Schiff. Wir fliegen direkt nach Potsdam. Mit einem Zeppelin? Nein, mit einer geflügelten Ratte. Mit einer geflügelten Ratte? Ja. Wieso das denn? Das hat steuerliche Gründe. Ach so. Wollen Sie mich demütigen? Wilhelm, aufstehen! Du hast eine Audienz. Nee, die fällt aus. Vor deiner Tür warten 25 Kriegsversehrte vom Nationalverband Deutscher Offiziere. Oh Gott, ich habe den Flohzirkus nicht herbestellt. Du hast es Steinecker und mir versprochen. Herr Mo, ich lass mich nicht für 10 Pfennige herzeigen und begaffen wie ein Kamel. Es kann jeden Augenblick passieren, dass du auf den Thron gerufen wirst. Da ist es nicht hilfreich, wenn du schon bei solchen Anlässen nervöse Zustände kriegst. Mein liebes Kind, im Regieren habe ich mehr Routine als irgendwer in Europa. Du reißt dich jetzt zusammen! Ich lass mir doch von deiner Leuchtkäfernatur nicht die Agenda sabotieren. Unverschämtheit! Oder willst du vielleicht Kronprinzens den Thron überlassen? Das musst du nur sagen. Musst du nur sagen! Der Kaiser freut sich immer über Besuchergruppen aus der alten Heimat und gewährt ihnen von Herzen gern eine Audienz, wenn es seine Zeit zulässt. Hallo Deutschland! Seid ihr bereit für Friedrich Wilhelm Albert Victor von Preußen, alias Kaiser Wilhelm II? Ja? Dann mach ein bisschen laut! Hey, Glanz und Gloria! Deutschland, was geht? Ich glaube, ja, da geht einiges! Weise. Und zwar aus folgendem Grund. Das deutsche Volk fasst neuen Mut. Das deutsche Volk fasst neuen Mut. Wenn ich zurückkomme, fließt viel Blut. Wenn er zurückkommt, fließt viel Blut. Wer nicht spurt, den peitsch ich aus. Wer nicht spurt, den peitscht er aus. So sieht Gottes Rache aus. So sieht Gottes Rache aus. Heil mir im Siegerkranz. Heil mir im Siegerkranz. Herrscher des Vaterlands. Herrscher des Vaterlands. Und nochmal, und nochmal. Der 19. Juni kam und ging, ohne dass ein Sondereinsatzkommando auf Horst Dorn auftauchte und den Kaiser wieder auf den Thron setzte. Seine Majestät ließ sich davon aber nicht die Laune verderben. Ilsemann, das wird jetzt ganz schnell gehen. Ich habe heute Nacht einen Entwurf zur Neuordnung des Heeres verfasst. Ich werde in Potsdam ein Infanterieregiment zu meiner persönlichen Verfügung aufstellen und Sie sollen der Kommandeur werden. Was sagen Sie nun? Ich bin überwältigt, Eure Majestät. Überlegen Sie sich genau, wie viele Kompanien brauchen Sie? Wie viel Mann pro Kompanie? Welche Maschinengewehre? Wie viele? Klären Sie das bitte sofort mit Gabriel ab. Sehr wohl. Ja, dann los! Guten Tag, Sigurd von Ilsemann. Könnten Sie mich bitte mit Herrn Gabriel... Vielen Dank. Mhm. Guten Morgen, Herr Gabriel. Mhm. Der Kaiser hat mich gebeten, Sie anzurufen. Es, es geht um seinen Entwurf zur Neuordnung des Heeres. Ist totaler Quatsch. Nein. Steinecker? Wann? Geht es um die Getreuen von Tempelhof? Wir kämpfen für den Kaiser inkognito, die Getreuen. Präsident der ehemals kaiserlichen Schatullverwaltung verhaftet. Hofrat Bruno von Steinecker steht im Verdacht, die Existenz eines Geheimbundes vorgetäuscht zu haben, um so an erhebliche Geldsummen der Hohenzollern-Familie zu gelangen. Rund 500.000 Reichsmark soll von Steinecker in die inzwischen insolvente Seifenfabrik seines Schwiegersohns investiert haben. Ist doch lächerlich. Steinecker hatte doch immense Ausgaben für die Geheimhaltung. Zahllose Männer haben ihr Leben für mich riskiert. Warum hat man das nicht berücksichtigt? Die deutsche Justiz ist völlig korrupt. Natürlich. Allmählich schien es dem Kaiser zu dämmern, dass ihn seine Menschenkenntnis wieder einmal im Stich gelassen hatte. Am Nachmittag zog er sich in seine Gemächer zurück und gab mir für den Rest der Woche frei. Ich musste an den 9. November 1918 denken. Damals sah der Kaiser ähnlich aus und gab sich auch genauso. Mir, dem Ausgestoßenen, dem verhassten und verleumdeten Sündenbock, hilft kein Mensch mehr. Ich erwarte nichts mehr vom Leben. Alteisen, das bin ich. Hör sofort mit dieser verdammten Jammerei auf. Mir hilft niemand. Das ist der Dank dafür, dass ich die Krone für mein Volk geopfert habe. Beim Morgenspaziergang beschwerte sich der Kaiser über Gaffer, die ihn im Rosengarten von außerhalb des Anwesens erblickt hatten. An diesen Umstand wird er sich leider gewöhnen müssen. Denn sämtliche Bäume, die dort bislang den Blick versperrten, sind seit letzter Woche abgeholzt. Mittags holte ich den Kronprinzen vom Bahnhof ab. Er war zu einer Aussprache angereist, aufgrund der jüngsten Vorkommnisse. Mein Vater hat eine Sache nicht verstanden. Mhm. Hitler ist der Schrittmacher zum Thron. Das ist doch Quatsch! Ich hatte angeboten, als Kandidat bei der Wahl zum Reichspräsidenten anzutreten. Um sich in Stellung zu bringen. Es war alles in trockenen Tüchern. Ein unglaublicher Affront. Hindenburg und Hitler hätten zu meinen Gunsten verzichtet. Mhm. Ich hätte gegen Thälmann gewonnen und Hitler wäre anschließend mein Reichskanzler geworden. Wenn er das wagen sollte, wird er aus dem Haus rausgeschmissen und enterbt. Boah. Da war er ganz still. Nein. Er hängt Ideen an, die nicht mehr zeitgemäß sind. Die von Gott gegebene Monarchie ist die einzig legitime Staatsform. Mm-mm. Bekennt sich Hitler überhaupt dazu? Zu mir hat Hitler gesagt, mein Ziel ist die Wiedererrichtung des Kaisertums unter einem Hohenzollern. Ohne Hilfe werden wir es nicht schaffen. Die Monarchie steckt in der Stagnation. Wir brauchen einen mächtigen Vertrauten. Hitler ist der Schrittmacher zum Thron. Vermisst du nicht die Gärten und die Schlösser? Doch, das schon, aber... Mit ihrer zeitlos schönen Konstruktion. Wer bringt dich auf dem schnellsten Weg nach Potsdam? Tja, wer könnte es sein? Hitler ist der Schrittmacher zum Thron. Nein, ein jeder kann doch sehen, wer Hitler ist. Ein ungelernter Österreicher, obdachloser Maler, dessen Eltern wohl Verwandte waren, der um seine Nichte buhlte, bis sie sich das Leben nahm, und ein Bolschewist. National und sozialistisch, das ist doch ein Widerspruch in sich. Oder nicht? Hitler ist gewiss nicht ohne Fehler. Womöglich neigt er auch zur Perversion. Womöglich? Am Ende kann uns das doch ganz egal sein. Denn Hitler ist der Schrittmacher zum Thron. Nein, ein jeder kann doch sehen, wer Hitler ist. Ein ungelernter Österreicher, obdachloser Maler, dessen Eltern wohl Verwandte waren, der um seine Nichte buhlte, bis sie sich das Leben nahm, und ein Bolschewist. Jetzt sprichst du aber wirklich sehr ungerecht über den Führer. Ja, das stimmt. Es ist nicht alles schlecht an ihm. Es ist gut, dass Hitler die nationale Energie in Bahnen lenkt, denn dann heißt es bald, alle patriotischen Kräfte versammeln sich unter Führung des deutschen Kaisers. Hurra! Die Haltung des Kaisers zu Hitler ändert sich täglich. Es ist ein großes Unrecht, dass man ihm mit den Nazis jetzt wieder falsche Hoffnungen macht. Meine Einwände gegen diese Partei werden nicht gerne gehört. Liebes Kind, Sie haben ja leider überhaupt keine Ahnung. Allerdings. Am nächsten Vormittag brachte ich den Kronprinzen wieder zurück zum Bahnhof. Sein Besuch auf Haus Dorn war erstaunlich harmonisch verlaufen. Der Kronprinz hatte dem Kaiser, wie gewünscht, seine bedingungslose Loyalität versichert. Dieses wunderbare Menschenmaterial, das in der SA und SS vereinigt ist und dort wertvolle Erziehung genießt, da geht einem doch das Herz auf. Und das von Hermine auch. Iris etwa nicht? Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber die NSDAP vertritt einige Positionen, die vollkommen wahnsinnig sind. Ja, wir müssen alle um die Seele Hitlers ringen, damit das Gute in ihm die Oberhand gewinnt und er sich gegen die Radikalen durchsetzt. Die ungebrochene Kraft, mit der der Kaiser seine schwere Bürde trägt, inspiriert und gebietet Ehrfurcht zugleich. Ganze Scheiße hier muss weg. Obwohl der Kaiser im Exil lebt, hält er Kontakt zu den klügsten Köpfen unserer Zeit. Die ganze Saurepublik muss weg. Aufgrund seines exzellenten Rufs als Staatsmann finden regelmäßig bedeutende Persönlichkeiten den Weg nach Haus Dorn. Hermine ist es tatsächlich gelungen, ein Treffen mit einem Nazi-Führer zu arrangieren. Der Kronprinz schien sehr eifersüchtig auf diesen Erfolg. Um 10 Uhr tauchte Hermann Göring am Holzplatz auf. Er schwitzte stark und trug eine Fantasieuniform, die mit Kriegsorden dekoriert war. Na, wenn das nicht der Kaiser ist. Tüchtig, tüchtig. Hi, Hitler. Freut mich, Sie kennenzulernen, Majestät. Hauptmann Göring, willkommen auf Haus Dorn. Im Namen des Hauses Hohenzollern. Schön haben Sie es hier. Ach ja. Weil dem Kaiser im Exil jede politische Betätigung streng untersagt ist, wurde sein Besucher bei den holländischen Behörden unter dem Namen Dr. Döring angemeldet. Von den anderen Parteien werden wir bedingungslose Unterwerfung verlangen. Das ganze parlamentarisch-demokratische System ist völlig am Ende. Richtig. Man kann damit ein Volk in Freiheit nicht regieren. Richtig. Nur der gelernte Monarch kann das deutsche Volk regieren. Zunächst stellen wir die innere Ordnung wieder her. Und dann bauen wir die Nation wieder auf. Und werden sie von den zersetzenden Einflüssen reinigen. Das ganze Kultur- und Zeitungswesen ist ja völlig verjudet. Mhm. Ich habe ja während meiner Regierungszeit alle Rassen gleich behandelt. Mhm. Aber der jüdische Ring hat durch die Revolution erst meinen Sturz bewirkt und will nun Deutschland genauso zugrunde richten wie Russland. Und das wird die NSDAP nicht zulassen. Ah ja. Göring zog sich eine Weile zurück und erschien dann zum Mittagessen. Er hatte in der Zwischenzeit seine Fingernägel rot lackiert und trug goldene Pumphosen. Vermutlich hat er sofort gemerkt, dass er sich hier alles erlauben kann. Ist denn Ihr Quartier in Ordnung, Hauptmann Göring? Alles bestens. Um nochmal auf die Frage der Monarchie zurückzukommen. Richtig. Ich würde ja... Also der Führer vorschlagen, hat mir unmissverständlich gesagt, dass der Kaiser aus dem Exil nach Deutschland zurückkehren muss. Mhm. Hat er sich denn auch bezüglich der Thronfrage schon geäußert? Mhm. Denn wenn es nach mir ginge, ja, dann säße Eure Majestät ja morgen wieder auf dem Thron. Aber der Führer hat sich hinsichtlich der Staatsform noch nicht festgelegt. Aha. Klar ist nur, die ganzen Fürsten werden keine Rolle mehr spielen. Das wäre ein großer Fehler. Wir Monarchen sind die Einzigen, die das Regierungshandwerk wirklich verstehen. Ja. Wir wurden für diese Aufgabe geboren und unser Leben lang erzogen. Nein, wirklich. Das ist dem Führer zu viel Kleinstaaterei. Aber die Monarchen sind eine Gilde für sich. Keine Sorge, Majestät. Ich kenne ja jetzt Ihre Wünsche. Und ich werde versuchen, meinen Einfluss beim Führer ganz in Ihrem Sinne geltend zu machen. Gut. Ja. Gut, also dann, ich möchte das Glas erheben. Auf das kommende Reich. Auf das kommende Reich. Hauptmann Göring, möchten Sie nach dem Essen vielleicht ein Bad nehmen? Sehr gern. Also, Majestät, ich verstehe gar nicht, warum der Kronprinz nicht wollte, dass Ihre Gemahlin bei unseren Besprechungen dabei ist. Sie ist doch wirklich hinreißend. Hat er das geäußert? Ja. Und er meinte auch, ich soll den Kaiser ständig unterbrechen und ihn daran erinnern, dass er den Krieg verloren hat. Ich fand das etwas frech. Also, das war nur ein Spaß. Und hier haben wir einen Tisch mit eingebauter Spieluhr von 1784. Mhm. Ursprünglich aus dem Besitz von Friedrich Wilhelm II. Die Intarsien hier sind aus Vogelaugen-Ahorn. Schön. Und Weißbuche. Gut. Die Furniere aus Rosenholz und Amaranth. Gut. Mhm. Um Göring günstig zu stimmen, überließ ihm der Kaiser wertvolle Möbel und Seidenvorhänge. Ja. Zudem erfolgte eine Einladung ins schlesische Jagdrevier der Hohenzollern. Sieht man. Gehören da auch noch Stühle zu? Müsste ich in der Inventarliste nachschauen. Ja, machen Sie mal. Mann, Eichhörnchen. Nach Görings Abreise sind nun alle oben auf. Der Kaiser und Hermine glauben, das Examen auf dem Weg zum Thron mit Bravour bestanden zu haben. Die nächste Enttäuschung wird nicht lange auf sich warten lassen. Hitler ist der Schrittmacher zum Thron. Mhm. Aber Göring ist der Schrittmacher zu Hitler. Ja, meinetwegen. Über Manieren hat er trotzdem wie ein Bolschewist. In der Tat. Was meinen Sie eigentlich, Ilsemann? Ich habe große Sorge, dass die Nazis die Hohenzollern nur für ihre Zwecke ausnutzen wollen. Ach. Ja, man will die Wählerstimmen der Monarchisten und den Glanz des Hauses. Aber wenn Hitler einmal an der Macht ist, was dann? Er sagt doch ganz klar, dass sich ihm alle unterordnen müssen. Er wird niemand neben sich dulden. Das wird ihm nicht gelingen. Ich glaube nicht, dass man Hitler und seinen Leuten trauen kann. Nach allem, was man so hört und liest. Göring war Insasse einer Nervenheilanstalt. Aha. Da hat wohl einer zu viel Lügenpresse gelesen. Das kann natürlich sein. Sie sollten mal lieber anfangen, selber zu denken, anstatt alles zu glauben, was Sie so in der Zeitung lesen. Hermine. Vielen Dank für den Hinweis. Werde ich beherzigen. Ich empfehle mich. Ilsemann? Wo gehen Sie denn hin? Holzhacken. Nun denn. Ach. Am Firmament läuten letzte Mondphasen das Ende des Venusjahres ein. Die dritte mythologische Konstellation wird bald erreicht und mit schicksalhafter Notwendigkeit den Kreis schließen. Nach schlimmen Jahren des Chaos und der nationalen Demütigung wird dann die Wiedereinsetzung eines neuen Herrschers über das deutsche Volk stattfinden. Mit ihm an der Spitze wird eine neue Ära für unser Vaterland anbrechen. Und dieser heilige Tag wird ein glücklicher Tag im Leben des deutschen Kaisers sein. Wie wirst du Göring verwenden, wenn du auf dem Thron sitzt? Er kann ja die Fliegerei bekommen. Ach, weißt du, kein Ministeramt? Ministeramt? Diese ganzen Führer heutzutage nehmen sich alle viel zu wichtig. Hm. Geht es nie um die Sache selber, es geht immer nur um die eigene Eitelkeit. Ja, du solltest dich aber erkenntlich zeigen. Loyalität muss belohnt werden. Wenn ich an der Regierung bin, werde ich als allererstes dafür sorgen, dass diese ganzen Wichte alle wieder in dem Loch verschwinden, aus dem sie gekommen sind. Meine erste Amtshandlung. Ich freue mich. 4. September 1939. Vor Haus Dorn liegen holländische Panzer. Aufgrund des Einmarsches der deutschen Truppen in Polen ist nun das Unvermeidliche passiert. Ich bin zum Dienst an der Seite des deutschen Militärattachés in Den Haag einberufen worden. Eure Majestät, ich melde mich hiermit vom Dienst ab. Nein, das geht nicht, Ilsemann. Die können mir nicht meinen einzigen Adjutanten wegnehmen, nur weil Krieg ist. Es tut mir sehr leid. Sie müssen alles unternehmen, dass man sie bald wieder freigibt. Ich werde mein Möglichstes tun. Und Ihre Adjutantenschnüre müssen Sie natürlich ablegen. Sie können nicht zwei Herren dienen. Selbstverständlich. Wie furchtbar das alles ist. Nach 21 Jahren im Dienst des Kaisers fiel es mir ungeheuer schwer, ihn heute beim Abschied seine völlige Machtlosigkeit fühlen lassen zu müssen. Es gab kein Wort des Dankes oder der Wertschätzung. Ich hatte allerdings auch nicht damit gerechnet. Meine Aufzeichnungen werde ich einmauern, damit sie den Krieg unbeschadet überstehen und der Nachwelt als Zeugnis dieser traurigen Zeit dienen. Wenn man sie dann freigibt, dann kommen sie doch wieder auf Haus Dorn? Natürlich. Gut. Ich habe Eurer Majestät einen Eid geschworen. Wilhelm. Schicksalsjahre eines Kaisers von Philipp Stegers. Mit Christoph Maria Herbst als Kaiser, Heinrich Schafmeister als Ilsemann, Florian Claudius Steffens als Kronprinz, Charlotte Müller als Kaiserin Hermine und Susanna Klasen als Hofberichterstatterin. Ferner Thomas Anzenhofer, Martin Bross, Jelka Preksawetz, Anne Riedmeier, Simon Roden und Patrick Steiner. Sowie John Sass, Tuba, Manuel Loos, Schlagzeug, Anna-Luca Mohrhen, Gesang und Felix Kratzer, Geräusche. Komposition und weitere Instrumente, Philipp Stegers und Ulrich Bassange. Technische Realisation, Simon Kampans, Philipp Prehn und Ulrich Bassange. Regieassistenz Freier Hattenberger. Regie Ulrich Bassange. Dramaturgie Isabel Platthaus. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2023.